In den Alpen gilt der Tagliamento als letzter ungezähmter Fluss. Zu seinem Reich gehören ursprüngliche Landschaften, malerische Orte und eine einzigartige Fauna und Flora. Er wird deshalb auch als König der Alpenflüsse bezeichnet. Ähnlich unberührt ist die Vjosa, die im Nordwesten Griechenlands entspringt und in Albanien in die Adria mündet. Beide zeichnen sich durch ein streckenweise bis zu 2 Kilometer breites Flussbett, sich dynamisch ändernde Flussschleifen, ausgedehnte Schotterflächen, bewachsene kleine Inseln und Auenwälder mit einer bemerkenswerten Vielfalt an Arten aus. Zwar brauchen wir Menschen Wasser aus Flüssen und gewinnen mit der Wasserkraft auch vergleichsweise sauber und emissionsarm Energie, Gewässer vollkommen unberührt zu halten, bleibt deshalb ein frommer Wunsch. Trotzdem sollte neben der Nutzung auch immer der Schutz ein Anliegen bleiben. Beides klug austariert sein. Ein blinder Glaube an technische Lösungen hat sich beim Ausbau von Flüssen nicht bewährt. Dazu kommt das Wachstum der Städte, die ihre Ausdehnung in den vergangenen 3 Jahrzehnten mehr als verdoppelt haben. Inzwischen leben nach UN-Angaben mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Bis zur Mitte des Jahrhunderts sollen es sogar 2/3 sein. Manchmal schwellen Städte in rasendem Tempo an und explodieren regelrecht. Lagos in Nigeria zum Beispiel zählte in den 1960er Jahren einige 100.000 Einwohner. 1990 waren es bereits über 4 Millionen. 2015 um die 15 Millionen und Prognosen sagen bei gleichbleibender Zunahme irgendetwas zwischen 40 und 60 Millionen bis zur Mitte des Jahrhunderts vorher. Unvorstellbare Größenordnungen, die mit einem unglaublichen Verbrauch an Land einhergehen. Nicht alle Städte vergrößern sich so schnell wie Lagos, doch in der Mehrzahl wachsen sie, und zwar meist völlig unstrukturiert. Wenn nicht intelligente Stadtplanung den bisherigen Flächenfraß und Ressourcenverbrauch ablöst, kann man sich leicht ausmalen, wie viel Natur noch vernichtet wird, bis alle Menschen in Städten ein Dach über dem Kopf haben.